Die südkoreanischen Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee hielten am 21. Juli im Parlament eine Pressekonferenz ab und forderten das Parlament dazu auf, eine Sondergesetzgebung für die Rehabilitation der Opfer der Sexualsklaverei und Zwangsarbeit durch die japanische Armee in Gang zu bringen.